zeigt sich eine Menge an Materialien über Hammer, Unternehmen, die Bergbauzulieferindustrie. Ich bin mir ganz sicher, der Bergbau selbst hat erstaunlicherweise Kohle nach Afrika geliefert. Wenn man rumliest in seinem Beitrag, in ihrem Band, kann man das nachvollziehen. Unvorstellbar. Wir haben Kohle aus Dortmund nach Afrika geliefert, da haben die Tschechen ordentlich dran verdient. Es sind die Kleinbahnen, die im Bergbau benutzt wurden, sind für Afrika gebaut worden, um dort, Rohstoffe abzubauen und. Ich bin mir ganz sicher, dass auch Hammerfirmen da Dreck am Stecken haben und kräftig verdient haben. Glunz und CDI hat er dir gezählt. Ja, BDI, mit Sicherheit, Drahtindustrie. Ich bin mir sicher, Glunz in der Nachkriegszeit, die ganz viele Jahre im Bereich Holzindustrie weltweit agiert haben, ja dann leider pleite gegangen sind. Aber ich bin mir ganz sicher, wenn man da ins Firmenarchiv geht, wird man ganz vieles dazu noch entdecken können. Frau Frey, können Sie uns vielleicht noch mal ein paar Punkte benennen, wo wir recherchieren können? Sie haben ja nun diesen sehr interessanten Band herausgegeben, damit wir hier in einem Schritt weiterkommen. Ja, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wo man ansetzen kann. Also das Offensichtlichste sind Straßenbenennungen, wo man gucken kann, gab es nicht auch hier vielleicht Straßenbenennungen nach kolonialen Akteuren. Das ist meistens dann auch erst in der Zeit des Nationalsozialismus passiert. Dann könnte man zum Beispiel gucken, ja, gibt es in Kirchen Erinnerungstafeln an gefallene Schutztruppensoldaten? Oder wer von den Hammerbürgern hat sich mit der Schutztruppe gemeldet? Also es haben sich für den Krieg in Deutsch-Südwestafrika 260 junge Männer aus Westfalen freiwillig gemeldet. Das ist eine Zahl, die ich einmal in irgendeiner Zeitschrift gefunden habe. Da waren sicherlich auch welche aus Hamm und Umgebung dabei. Dann ist, ja, Sie haben jetzt schon die Machenschaften oder die Vorträge, wie die Kolonialgesellschaft sich engagiert hat. Spannend ist auch Auswanderer aus Hamm. Es muss nicht zwangsläufig in die Kolonien sein, auch in das südliche Afrika oder über die niederländisch-ostindische Kompanie nach Südostasien, also in das heutige Indonesien oder in die Karibik. Da gibt es schon erste Auswanderungen in anderen Landstrichen Westfalens ab dem beginnenden 17. Jahrhundert. Und all diese Menschen haben ja auch wieder Rückwirkungen gehabt. Sie haben Briefe geschrieben oder es gab Gerichtsurteile, Auflösung von Verlobungen. Also da gibt es viele Schicksale, viele Biografien, die an diese imperiale Auswanderung anknüpfen, nicht zwangsläufig in die Kolonien, aber sie alle haben ein Weltbild hier zurückgespiegelt, was sich im Grunde bis heute auch fortsetzt oder hält oder unsere Vorstellung oder die Vorstellung der Menschen hier von der Welt prägt und von den Bewohnern der Welt und Serge hat es gesagt, also mit den Vorstellungen auch, die eine Minderwertigkeit aufgrund bestimmter Merkmale nach sich ziehen. Lohnend sind auf jeden Fall auch Betrachtungen von Firmen und Unternehmen. Also man kann an ganz vielen Stellen im Grunde ansetzen. Auch dieses, Sie haben es jetzt gesagt, bei der einen Veranstaltung war von Kindern die Rede, die bedient haben. Das müssen bei solchen Festen nicht zwangsläufig tatsächlich Menschen gewesen sein, afrikanischer Herkunft. Das können, also in Bielefeld waren das bei Festen dann, heute nennt man das Blackfacing, also Kinder und Jugendliche, die sich verkleidet haben. Aber auch diese ganzen Kolonialfeste, Karnevalsfeste und vor allen Dingen diese Gewerbeshow oder das sind, wenn man da nochmal so ein bisschen guckt im Umfeld, auch schaut, es gab ganz auf Jahrmärkten. Jahrmärkte. Wir haben nochmal, ob es nicht einer weiß, das ist Völkerschauen. Auch in Hamm gegeben hat. Es gab in jeder großen Stadt sogenannte Völkerschauen bis in die 20er Jahre. Da sind Schwarze oder Nordamerikaner, Indianer vorgeführt worden, von den Zoos sogar. Aber ich vermute mal, selbst in Hamm werden die Spuren hinterlassen haben. Das wäre auch nochmal zu untersuchen. ja, nicht zwangsläufig jetzt bei Völkerschauen, auf normalen Jahrmärkten gab es auch immer zur Schaustellung von Menschen. Das war dann, also Exotismus pur. Und da gibt es vielleicht Postkarten. Ja. Also es gibt ganz viele Bereiche, an denen man ansetzen kann. Ich weiß jetzt nicht, wie das, Sie haben von der altägyptischen Sammlung gesprochen, aber es gab auch Bürger, die zurückgekommen sind. Und was haben die mit ihren mit den mitgebrachten Objekten gemacht. Ne? Oft sind die dann auch über irgendwelche Umwege in Schulsammlungen, also der Hinweis auf Schularchive, da gibt es vielleicht noch die ein oder andere verstaubte Sammlung auch. Ne? Wer weiß. Ja. Gut, herzlichen Dank. Gibt viel erstmal zu tun. Sie haben sich hier auch noch gemeldet. Ja. Wenn Sie mit dabei sind. Jemand von Ihnen in Tansania gewesen ist in letzter Zeit und wie sich die